Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 10. März 97. Wenn du diesen Sommer nicht baust, so bin ich zufrieden. Wallenstein und der Almanach allein können dich nicht bis zum Herbst aufhalten, und dann genießen wir doch etwas von der guten Jahreszeit zusammen. Goethen kannst du versichern, dass ich die Mitteilung seines Gedichts zu schätzen weiß. Schreib mir doch, wann ich es zurückschicken muß. Es wird mir schwer, mich davon zu trennen. Sorge ja, dass ich die Fortsetzung bald bekomme. Wie sehr ist's ihm doch wieder gelungen, den eigentümlichen Ton dieser Gattung zu treffen, und er hatte sich's gewiß nicht leicht durch die Wahl des Stoffs gemacht. Vossens Personen hatten nichts in ihren Verhältnissen, das das Interesse stören konnte, aber das kleinliche Wesen eines Gastwirts und Apothekers in einem Landstädtchen drückte den Stoff nieder und durfte doch bei einer vollständigen Darstellung nicht verborgen werden. In dem Landleben eines Pfarrers liegt das Patriarchalische weit näher. Dabei gibt dem Pfarrer sein Geschäft, wenn er es mit Eifer treibt, eine gewisse Würde, die mit der Einfachheit seiner Lebensweise sehr angenehm kontrastiert. Hier hingegen musste das Interesse bloß aus der reinen menschlichen Natur entstehen, die nichts von äußeren Verhältnissen empfing, aber auch unter den ungünstigsten Umständen sich unverdorben erhielt. Im Apotheker erscheint die Natur weniger edel, aber doch gutmütig. Hermanns Vater hebt sich dagegen mehr, aber er ist leidenschaftlich bis zur Härte. Wenn er mit Begeisterung spricht, wie im ersten Gesange, so scheint er auf den ersten Blick aus seinen Verhältnissen herauszutreten, aber man findet bald, dass so etwas nicht ohne hinlänglichen Anlass geschieht. Der Pfarrer ist ganz anders als der Vossche. Sein Stand hat ihm bei einer höheren Kultur nur Duldung und Freundlichkeit gegeben. Die Mutter ist trefflich gemalt, hatte aber gewiss weniger Schwierigkeit als Hermann, der durch das, was den Vater unwillig macht, nicht zu viel verlieren sollte. Einen feinen Takt bemerke ich in der Einflechtung kleiner Züge, die dem Gemälde mehr Wahrheit geben und die Szene versinnlichen. Zuweilen sind sie bei Voss nicht am rechten Orte, hier finde ich sie sparsam, bedeutend und nie in einer leidenschaftlichen Situation. Mehr künftig, wenn ich das Ganze gelesen habe. Diderots Werk habe ich und die geistvolle Art, wie er sich über Kunst äußert, hat mich sehr interessiert. Es ist in ihm ein gewisser Ernst, der unter seinen Landsleuten sich selten findet. Frau von Stall gefällt mir besser in dem Buch über die Leidenschaften als in irgendeiner ihrer früheren Schriften. Ihr Ton ist freilich sehr anmaßend und oft pedantisch, aber es fehlt doch gar nicht an feinen Bemerkungen, die zum Teil mit wirklicher Beredsamkeit vorgetragen sind. Kommt denn die Gitarre nicht bald? Lass doch Otto erinnern. Goethen sage, wenn er in Jena ist, dass ich ihm mit nächster Post schreibe. Ich erwarte noch Nachrichten wegen seines Auftrags. Dein Körner.